Ist also der Wendelstein 7X so etwas wie eine Kopie der Sonne? So weit würde ich nicht gehen, aber tatsächlich ist es so, als würden wir versuchen, in dem Reaktor einen kleinen Stern zu zünden. Es ist der Versuch, das Prinzip der Kernfusionen, wie sie ständig und immer wieder in der Sonne ablaufen, in unser Labor zu übertragen. Wir haben also ein klares Ziel vor Augen. Wir wollen zwei verschiedene Wasserstoffisotope, Deuterium und Tritium, zu Helium verschmelzen und die dabei freigesetzte Energie in Form von heißem Plasma einfangen. Der Fusionsreaktor ist dabei so etwas wie ein Gefäß, in dem es zu einer Verschmelzung der Atome und dadurch zu einer Umwandlung von Energie kommt. Da aber bei der Bildung von Plasma am Ende der Fusion Temperaturen von bis zu 100 Millionen Grad entstehen können, ist es natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, ein Gefäß aus einem Stoff zu konstruieren, das diesen enormen Temperaturen standhalten würde. Alle Materialien, die wir kennen und die uns hier auf der Erde zur Verfügung stehen, würden sich sofort auflösen. Stattdessen schaffen wir im Wendelstein 7X ein abstraktes Gefäß aus Magnetfeldern. In dieser Art Magnetkäfig ist das Plasma eingesperrt und kann sich frei bewegen, ohne mit der Oberfläche in Berührung zu kommen. Das klingt vielversprechend. Ist schon irgendwie abzusehen, wann so ein Kraftwerk in Betrieb genommen werden könnte? Diese Frage kann leider niemand eindeutig beantworten. Zurzeit befinden wir uns noch immer in der experimentellen Phase. Auch sind wir uns darüber im Klaren, dass noch zu viele Fragen offen sind und wir am Prototyp einiges nachbessern müssen, bevor wir uns auf ein Datum festlegen können. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass in den Fusionskraftwerken die Zukunft der Energiegewinnung liegt.